fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Mit der 44. Folge des Newsbuildcasters Podcast. Und einem gut gelaunten Max, wie ich gerade herausfinde. Ja, doch. Und einem super entspannten Tobi. Einen super entspannten Urlaubstobi. Ja, voll geil. Urlaub macht schon ordentlich Spaß. Und einem 12 Jahre alten Aaron DeVesti, Limited Edition. Genau. Ich fand ja Aaron ein paar von denen ganz gut. Mhm. Das war. Und dann habe ich mir doch gedacht, trinkst du mal noch mehr von denen. Ach, schön. Nicht umfallen. Das kommt jetzt zweideutig in dem Podcast, wo Schnaps. Schnaps, habe ich jetzt. Boah, ist gut, passt. Ja. Ja. Schnell fangen wir heute an mit der Whisky-Verkostung. Ach so. Nicht so schlimm. Ja, gibt ja, aber auch nichts zu sagen. Das ist der erste Programmpunkt. Ja. Das Wesentliche im Vordergrund. Zeig mir mal die Flasche, da ist irgendwas drauf. Das ist wie so ein. Das ist eine Podcast-Folge wie ein SPD-Wahlplakat. Nur hier steht halt der Whisky im Vordergrund und am SPD-Wahlplakat der Mensch im Vordergrund. Ja. Also. Das ist wie bei der AfD. Da steht der Mensch auch im Vordergrund. Er muss halt. Der Lücke ausgewiesen heißen. Werden soll, ja. Oder was? Er muss halt entweder Lücke sein oder ausgewiesen werden. Mhm. Ja, der Aaron, the Westy Limited Edition. Ja. In Sherry-Fässern gereift. Hatten wir ja lange nicht mehr. Nee, letzte Woche Sherry? Nee, doch. Nee. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn letzte Woche Tony probiert? Port von Glentronach. Ah, genau. Ja. Was gibt's noch dazu zu sagen? Ich habe wegen dem Wetter heute Sherry gewählt, deswegen. Ah, ja. Also war eigentlich ziemlich warm. Sowieso goldener September wieder. Aber da baue ich ja seit Jahren immer drauf, weil wenn es im Juli regnet, weißt du, der September wird schön. Also Bauernregel. Aber nee, ich weiß nicht. In den letzten Jahren war der September meistens tatsächlich so von Juli, August, September der schönste von den drei Monaten. Ja, oft. Doch. Ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall in, gibt nur 22 Fässer von diesem Whisky. Okay. Und ja, ich bin gespannt. Ich auch. Was? Hat eine wahnsinnig hässliche Verpackung mit einem Hund drauf. Ja. Ja, unfassbar. Westy halt. Ach so, der. Ah. West, ach so. Ist ein Tribut, lese ich hier gerade im Internet an den West Highland Terrier des Distill Managers. Ja. Das spricht schon gegen den Whisky. Für meinen Geschmack. Aber ja, aber vielleicht ist der Whisky ja gut. 46%. Mhm. Oh, und deutliche Sherry-Note. Ich finde ja Apfel. Apfel? So jetzt, wo du es sagst, ich bisschen stand mir Apfel schon im Vordergrund. Aber schon ummalt in dieses Sherry rein. Ja, gut, aber das ist ein also ich. Aber doch, du merkst das ist vielleicht Apfel, ein bisschen ja? Meine. Ich versuche immer, wenn ich lese Sherry. Fast nicht direkt zu sagen, okay, riecht nach Sherry. Ja. Klar, manchmal ist das ganz extrem Vordergrund, aber hier war doch sehr schnell so die Assoziation Apfel einfach da. Apfel, ja. Ach, wahnsinnig viel, jetzt wo du sagst. Also roter Apfel, finde ich. Mhm. Nicht so grüner, sondern schon so. Nee, nicht so frisch. Sondern so, ein, so ein reifer. So ein reifer Boskop. Ne, dafür ist vielleicht. Ja, wobei. Der Brayburn. Also kein Craigie Smith. Nee. Oder Pink Lady. Pink, wer nennt denn bitte eigentlich eine Apfelsorte Pink Lady? Furchtbar, oder? Also ich es erstmal gesehen habe. Ich tue mich gerade wieder ja. Schwer. Aber ich bin ja mittlerweile immer sehr recht schnell geneigt, den einfach mal zu probieren und ja, dann nochmal zu mischen, weil da meistens nicht echt viel tut. Zumindest für meinen. Hat auf jeden Erfahrung Fall, her. Wie gesagt, also deutliche Apfelnote, die ummalt wird von Sherry. Ja, lass uns einfach mal probieren. Für mich im Geschmack deutliche Holznote. Bitter. Ja, ist schon ein bisschen bitter. Ja. Fand in der Nase hat er auch nicht so viel Alkohol gehabt, trotz dieser krassen Gläser, die ich hier habe. Aber im Mund. Wo Alkohol sich eigentlich direkt durchhämmert. Im Mund ist er sehr alkoholisch, oder? Oder fällt nur mir da, habe ich heute eine schlechte Tagesform? Nee, ich finde es auch nicht so. Also gerade erstmal so ein bisschen bitter. Ja. Dann finde ich, hat er so ein klein bisschen in der Nase jetzt auch, wieder wo ich dann rieche. Es war auch eben schon so ein Gedanke, den ich kurz hatte, bevor ich es getrunken habe und jetzt auch nochmal. Manchmal kommt da so ein bisschen Liebholz raus, also Lakritz. Ja. Süß Lakritz, finde ich da. Ja, ist manchmal schon so ein bisschen süß. Oder, ja. Der riecht nicht schlecht. Ich rieche, also gern. Also der, weil der... Der riecht ganz gut, aber der Geschmack, den fand ich gerade nicht so berauschend, muss ich sagen. Im ersten Moment. Ich finde, da ist auch so ein bisschen was Blumiges drin. Im Geruch. Fällt mir irgendwie auch gut, der Geruch ist super. Ich, nach dem ersten Schluck ist gerade, würde ich irgendwie wahnsinnig gern weiter einfach die ganze Zeit drin riechen. So. Ja, ich habe jetzt nochmal probiert. Der Alkohol ist ein bisschen weg, weil der war am Anfang halt so bei mir so buff. Ja, für mich ist der ziemlich bitter, was mich direkt, ich bin ein bisschen bitterempfindlich. Okay. Ich finde der Alkohol, ich finde den gerade auch, also vielleicht liegt es ja auch einfach heute an mir, aber ich finde den Alkohol immer noch ziemlich prägnant. Ja. Und der hat schon relativ viel, ist schon sehr malzig auch, finde ich. Ja. Also, und gar nicht mal so fruchtig irgendwie. Und viel Holz, hast du das schon richtig? Viel Holz, ne? Bei dem Abgang, das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, ich kann da gerade wenigstens mit anfangen. Der Geschmack ist auch nicht so, nee, den finde ich nicht so dolle. Wobei, den Abgang finde ich dann schon wieder nicht so schlimm. Der ist zwar auch sehr trocken, aber der ist auch schon trocken, so ein bisschen... Aber ja, wieder so ein bisschen trocken in Richtung Bitterschokolade oder sehr so Kakao ist oder Kaffee, so ein bisschen so bitter wie im Sinne wie so ein Espresso. Aber das hat man ja auch, also ich glaube, wir hatten den 18-jährigen Erwin, oder? Das kann sein, ja. Der war, hatte für mich eine deutliche Kakao-Schoko-Note. Mhm. Ja, die. Hat er hier auch so ein bisschen, ja, aber. Ich weiß nicht, ist bei mir im Geschmack schon. Sehr viel Alkohol, muss ich sagen. Ja, da also so im Mund, wenn du in den Mund hast, finde ich, steht es auch so ein bisschen im Vordergrund. Ja, ja, finde ich gerade ein bisschen schade, weil ich, ja. Eigentlich ist der nämlich, riecht auf jeden Fall sehr lecker und. Ja. Aber Sherry merkst du nicht, ne? Sherry findest du ganz wenig, also. Im Geschmack jetzt mal so. Ja. Auch in der Nase finde ich es jetzt nicht so wirklich. Ja, ich finde schon, ein bisschen schon, also. Aber im Vergleich dazu, was Sherry wie Sherry sonst oft deutlich dazu gut, das, macht. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist es auch so gewollt. So ein Hund. So ein Hund? Ist ja auch mal, will man ja, das ist eine trockene Angelegenheit, ist, weil ein nasser Hund riecht ja nicht gut. Oh Gott. Wattengag. Ja. Ich weiß nicht. Also ich bin etwas zwiegespalten. Ja. Also die Nase ist schön, aber der Geschmack ist eher so lala. Die Nase finde ich wirklich gerade irgendwie toll. Also manchmal bleibt man so hängen und denkt, das ist gerade einfach schön. Also nicht so, ach, das ist jetzt umwerfend, aber gerade fühle ich mich so wohl damit einfach so. Ein bisschen so floral, so blumenwiesig, das habe ich so stark auch irgendwie länger nicht mehr bei einem Whisky gehabt. Leicht, der ist in der Nase leicht und im Geschmack nicht. Und das ist wieder so ein bisschen eine Dissonanz, finde ich. Schade, aber die Nase ist ja immerhin gut. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Aber es ist viel schöner, wenn der Geschmack die Nase halt eben einfach unterstützt. Ja. Also, oder der gerecht wird und nicht dann so. Ich probiere nochmal gerade. Probier nochmal. Bei mir geht der Alkohol ein bisschen weg. Und kommt so ein bisschen, ich weiß nicht, was Säure, Saures. Frischer, ja, so eine frische Säure, so vielleicht sogar ein bisschen so, weil das Bitter immer noch da ist, so ein bisschen in Richtung Zitrusschalenabrieb. Ja. So ein klein bisschen. Na, also nicht jetzt richtig stark, aber so. Also das bleibt ja jetzt aber auch nicht lang, das ist im Abgang weg. Wieder, ja, ich das. Dann ich kommt wieder bei mir bitter und Holz so und trocken. Ich fand ihn jetzt besser. Ja. Der alte Trick von schmeckt mir besser, je mehr ich trinke. Aber das ist jetzt noch keine Menge, aber. Ich lasse den mal einfach noch ein bisschen stehen und gib ihn nachher mal noch. Wir probieren nachher mal noch den letzten Schluck da. Den letzten Schluck und dann aber geben wir unsere abschließende Meinung. Aber ich habe kostet irgendwie um die 40 Euro. Die Flasche, dafür habe ich schon durchaus wesentlich bessere Whiskys probiert. Ja, das stimmt. Aber ich warte jetzt mal ab, wie der letzte Schub kommen wird. Ja. Kommen wir in der Zwischenzeit zu unserer fantastischen, immer noch neuen, kann man denke ich sagen, Kategorie. Ja, wenn man auf die Seite klickt, auf der Seite, ist noch recht leer. Aber füllt sich mit jeder Folge mehr. Füllt sich. Und denn jede Woche wieder hier das Whisky-Wort. Wir erklären immer noch in relativ kurzen Sätzen ein Wort aus dem Bereich Whisky. Jetzt hatten wir in der ersten Single Malt, dann Blend und dann haben wir uns überlegt, machen wir heute in der Folge mal den Scotch. Genau. Was ist denn eigentlich Scotch? Weil Whisky gibt's ja auch aus vielerlei anderen Ländern und genau. Wir hatten auch kurz, glaube ich, angerissen, dass es jetzt so viel deutschen Whisky gibt und ja. Richtig, ja. Scotch, wie der Name schon sagt, kommt eben aus Schottland und muss auch genau dort sowohl hergestellt und destilliert werden, als auch abgefüllt werden, als auch gelagert werden. Ja. Und das ist nicht erlaubt, Scotch Whisky in Fässern auszuführen. Du musst quasi können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Aber ganz prinzipiell erstmal muss im Prinzip der gesamte Herstellungsprozess in Schottland stattfinden. Ich dachte, wäre jetzt nicht irgendwie neu, dass doch Fässer raus können. Wirklich? Um das mal, ich weiß zum Beispiel der Lorenz Schreier, also von tastingfellows.de, wo ich mal die Flasche Glenburgh hier hatte, der musste die Flaschen in Schottland umfüllen, aus dem Fass. Der durfte das Fass nicht mit Inhalt exportieren. Ja. Das ist wohl nicht erlaubt. Oder es gibt wohl, glaube ich, die oder vielleicht ist es erlaubt, aber du darfst dann nicht mehr als Scotch verkaufen. Das kann auch sein. Oder, ja, aber um das Scotch draufschreiben zu dürfen, muss auf jeden Schottland Fall der gesamte sein, bis zur Abfüllung der Herstellungsprozess eben in Schottland oder auf schottischem Gebiet stattfinden. Ja. Und muss halt aus schottischem Wasser sein. Und aus Gerstenmalz. Genau. Und sonst auch nichts außer Zuckercouleur. Genau, man darf ein wenig, was die großen oder die Massenabfüllungen, die sind halt oft dunkler gefärbt. Mit Zuckercouleur. Mhm. Ist jetzt nicht schädlich oder so. Muss man aber auch draufschreiben. Muss man draufschreiben, ja. Genau. Ist dann halt aber einfach nicht mehr das Ausgangsprodukt. Ja, also das ist ja, klar, ist halt verändert. Ist halt verändert einfach. Ist halt Farbstoff drin. Geschmacklich, aber von der Farbe, ja. Ja. Und das ganze Scotch muss mindestens 3 Jahre in Holzfässern liegen. In Eichenfässern. In Eichenholzfässern, ja. Aber ob dann was vorher drin war, ist halt eben egal. Ja, aber müssen halt Eichenholzfässer sein. Und die müssen natürlich auch in Schottland liegen. Und genau. Und dürfen nicht mehr als 700 Liter fassen. Ja. Das würde aber allerdings, glaube ich, auch eh keinen Sinn machen, weil ja dann die Ja, je größer das Fass, desto weniger Kontaktfläche. Kontakt mit Holz hast du ja, natürlich und desto das weniger. Das würde ja voll, keine Ahnung. Ja. Weißt du überhaupt Prinzip, zum Thema Fass, wie viel in ein Barrique-Fass reinpasst? Barrique heißt nämlich Barrique-Fass wegen der okay. wegen des Volumens. Ich müsste jetzt lügen, aber ich schätze mal auf 250 Liter. 285. Ah, fast, gar nicht so schlecht. Das ist ja so in 250 und 300 ja. Liter. Weiß auch nicht warum, aber ich meinte, ich hätte irgendwas mal in die Richtung gehört. Ja, ist ja auch relativ so klein. So. Ja, kann man noch tragen. Also, nicht allein unbedingt. Außer mal ist ganz stark. Nee, ja, interessant. Ah, ja. Ist auf jeden Fall... um nochmal zusammenzufassen. Du musst genau 285 haben oder darf es auch kleiner sein? Oder muss maximal? Also ich glaube, die normalen haben halt okay. 285. Ja, ja, aber um nochmal zusammenzufassen, Scotch Whisky aus Schottland, hergestellt, gelagert und abgefüllt, mindestens 3 Jahre im Eichenholzfass und aus Gerstenmalz und schottischem Wasser. Mhm. Die Gerste darf aber zugekauft werden. Also genau. Die kommt nicht nur aus Schottland. Ich glaube, so viel ja. so die viel Gerste gibt es in Schottland Fläche, nicht. Aber die wollen ja auch noch Schafe züchten. Die wollen auch noch Schafe damit züchten. Damit man und, zum Whisky auch noch Haggis essen kann. Und die wollen ja auch noch Braveheart nachspielen. Genau, ja. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir heute gestellt habe. Weil ich irgendwo nochmal gelesen habe, ob ich Haggis wirklich mal gern essen würde oder nicht. Ich glaube tatsächlich eher nicht. Aber ja, wobei, ich habe schon viele Sachen probiert so. Ich habe schon mal Kutteln gegessen, ich habe schon mal Herz gegessen. Gut, Herz einfach ein Muskel, da kann man super Gulasch ja. machen. Und so Sachen, und aber das ist halt alles so drin. Das ist so eine, also es hat Schafsdarm, nee, nicht Darm, Magen. Ja, Schaf alles. Gefüllt mit allem. An was Innereien, das Schaf, was hergibt. Schaf hergibt. Das ist schon eine heftige Mischung so. Ja. Weil mit Innereien würde ich es halt eher sehr dosiert umgehen und das so, wir packen mal alles rein. Alles, was geht. Ja, ich bin auch nicht so der Innereien-Fan. Ja, mal so ein klein bisschen Flügelleber oder so angebraten zum Salat finde ich nicht so schlecht. Hat schon ein bisschen was. Gut, der Lebergeschmack, der muss man dosiert mit umgehen. Wobei der ist zum Beispiel in Kaiserleberwurst heute einfach nicht mehr drin. Schmeckt nicht nach Leber. Ja. Was schade ist. Weil so ein bisschen, also wenn man mal sowas kriegt, wo Leber drin ist, gerade so Leberpasteten, die es nur so in Luxemburg gibt, so Pâté, der Canard oder so, die schmecken schon eher nach Leber. Ich schaue schon wieder auf den Tisch. Du hast schon wieder auf den Tisch. Aber und das finde ich, ist nicht so mein Geschmack, ja, okay. muss ich sagen. Ist aber auch irgendwie... Hat für mich aber auch so, ja, ein Leber oder ein Nierchen, das sind Organe, die Schadstoffe rausfiltern, dann esse ich die ja nicht. Ja, gut. Ja, gut. Aber so eine Ente trinkt, also säuft ja nicht. Wäre mal geil, oder? Whisky-Ente. Das ist, glaube ich, Tierquälerei. Oder wolltest du die jetzt tot mit Whisky irgendwie? Stimmt, leben. Die Haut spritzt. Leben könnte. Also tot jetzt. Leben könnte Tierquälerei sein. Ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, das ist wohl wahr. Also, ja. Aber dann ist Schicksal vielleicht auch leichter zu ertragen. Ja, vielleicht funktioniert es bei Enten ähnlich wie bei Menschen. Oh Gott. Reden und wieder im Kopf und Gänsekragen. Gänsekragen. Ja, aber ist eigentlich ganz schlimm, weil wieder so ein bisschen Kochen in die Sendung zu bringen. Ist immer gut. Ich habe, glaube ich, mal vor 5 Folgen oder so erzählt, dass ich eine asiatische Suppe versucht hatte. Stimmt. Ja, die da damals voll in die Hose gegangen ist. Weil ich das wie deutsche Suppen gemacht habe, nämlich alles rein und 2 Stunden kochen lassen. Dann schmeckt das Ganze halt auf Deutsch sehr gut, aber auf Asiatisch nicht. Mhm. Weil halt alles so matschig eingekocht ja. ist. Und ich habe gestern eine Suppe gemacht nach dem Kulinarikast-Rezept. Mhm. Und da habe ich super, habe ich halt das Gemüse angebraten im Topf und habe in einem anderen Topf die Flüssigkeit quasi gemacht. Mhm. War Kokosmilch, bisschen Wasser, rote Currypaste. Hast du quasi das Gemüse dann nur angedünstet und nicht noch im... Nee, das ist nur leicht angedünstet gewesen. So. Und dann später dazugegeben, bevor es serviert wird. Also nicht nochmal groß in der Suppe mitgekocht. Doch, ich habe quasi die Flüssigkeit auch ein bisschen eingedickt, weil sonst ja. ist sie halt so super flüssig. Und dann das Ganze in den Topf mit dem Gemüse reingegeben, der aber noch, die waren halt keineswegs durch, die Gemüse. Ich habe halt Garnelen angebraten, bisschen Frühlingszwiebeln, Zitronengras, Ingwer, Zuckerschoten, Paprika, Möhrchen, was halt so. Ja. Ne? Dann die Flüssigkeit dazugegeben, einmal aufkochen lassen und kurz abgeschmeckt und dann war halt gut. Mhm. Und dann hast du, das Gemüse ist so noch bissfest, aber schon halt, dass du es essen kannst und du hast halt nicht so tot gekocht. Ja. Und das war sehr geil gestern. Also, das kann ich nur empfehlen. Das war super. Obwohl ich ja tatsächlich sagen muss, aber das habe ich gerade schon mal erwähnt. Also ich esse es schon ganz gerne, also asiatische Küche, aber das ist weit davon entfernt, so meine Lieblingsart von Essen zu sein. Ja, ich finde die halt... Das lässt sich im Alltag oft schnell und gut zubereiten und so, aber das... Ja, genau. Das mag ich auch da dran. Aber ja, aber mir schmeckt schon vieles sehr gut, muss ich sagen. So ja, Curry-Sachen. Mir auch, aber ich kann es nur schon in so einem bestimmten Mengenrahmen essen. So. Ich bin dann doch eher so mediterrane Sachen, könnte ich war machen. Halt, also was für dich wahrscheinlich nicht so, also war halt doch schon relativ scharf. Also ja, wobei ich kann damit, glaube ich, mittlerweile auch besser umgehen als früher. Also viele Leute, die sagen, ich esse nicht gern scharf, die essen schon bedeutend weniger gern scharf als ich. Okay. Ich mag halt nur nicht so dieser schärfe Wahn. Da ja, das finde ich irgendwo so. Ich war halt ein Esslöffel rote Currypaste drin und ich habe eine kleine Chili noch reingeschnibbelt auf, keine Ahnung, 1,5 Liter oder so. Ja, wirklich, kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber war halt mit Kokosmilch, dann ist halt noch, die nimmt ein bisschen weg. Ja, das ist ja ein bisschen eine Richtung, funktioniert so ein bisschen wie Sahne. Ja, war auf jeden Fall sehr lecker und also ich will mich jetzt nicht zu sehr loben, aber die hätte ich auch im asiatischen Restaurant nicht besser gekriegt. Ja. Also die war wirklich richtig gut. Ja, so. Für Sabrina ein bisschen scharf, aber ich fand's super. Es gab ein Glas Milch dazu. Ich habe mir auch noch eine Chili geschnitten und die dann ins Main noch. Ah, okay. Weil ich bin ja doch so... Also du bist ja doch so ein verwegener Typ. Scharf essen. Scharf essen ist schon lecker. Ja. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt die letzten 3-4 Tage überhaupt keine Lust gehabt zu kochen. Wirklich nicht. Also ich habe so, nicht gekocht. Also ich habe halt, montags war ich nach ein bisschen ausgiebiger Meisterfeierei am Sonntag eh ein bisschen so zerknirscht. Und da war, also da habe ich halt das so genommen, was im Kühlschrank war. Das war vorrangig Kuchen von dem Geburtstag meiner Taufpatin am Wochenende. Aber auf so einen richtig gereizten Alkoholmagen, so ein schönes Stück Sahnetorte. Es war nicht Sahnetorte, aber es hat schon gereicht, dass es Kuchen war und doch sehr eigentlich eine fettige Angelegenheit. Auch so ein Streuselkuchen mit Apfel drin, ist ja nicht gerade ohne vom Fettgehalt. Das hat schon gereicht, es war nicht so optimal, aber ich hatte echt keinen Nerv. Ja. Und dienstags war ich dann nach dem Arbeiten noch mit Kollegen was essen. Sushi, auch sehr fein. Sushi ist sehr fein. Ja, und gestern musste ich mir das kochen. Ja. Als ich dann im Kochen dran war, war das auch nicht schlimm, aber ich hatte keinen großen Musste mir überhaupt so Gedanken zu machen. Ich habe dann ein paar Nudeln gemacht mit Blattspinat, ein bisschen Feta. Manchmal hast du dann schon so... Hat es relativ einfach, was recht schnell ging und sehr satt gemacht hat, weil aber auch sehr lecker war. Ja. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, die große Kochkunst. Aber das muss ja unter der Woche auch nicht immer sein. Ja, aber manchmal... Ja, aber ich hatte wirklich einfach nicht so viel Lust zu kochen. Das kommt vor. Da bin ich manchmal froh, also... Wenn man Koch wäre, man müsste ja immer kochen. Gut, okay, das wäre dann auch dein Beruf, aber trotzdem. Ja, das ist aber halt, weißt du, wie die Leute, die irgendwie Autor sind oder Musiker oder Maler oder halt dieses auf Termin kreativ oder was weiß ich sein, das ist, glaube ich, unheimlich schwierig. Ja, wobei du als Koch ja eher bedingt auf einmal kreativ sein musst, sondern du entwickelst ja was und hast dann eine Karte. Aber du musst halt jeden Tag halt auch dann dieselbe Scheiße kochen, sag ich mal. Ja, klar. Ja, also ich glaube, Koch ist echt, also ich koche wirklich super, super gerne, aber Koch wird mich super ankotzen. Ja, mal davon abgesehen, dass die Arbeitszeiten wirklich sehr bescheiden sind, fast immer, außer man kocht zum Beispiel, aber dann ist halt auch die Kochkunst, sag ich mal, ein bisschen... nervst so im Altenheim, also in der Kantine, aber das ist dann halt entfernt von, ich koche. Mein Cousin in Luxemburg ist Koch in so einem Altenheim für ziemlich wohlhabende Leute. Das muss ganz gut sein, ein super oder? Geiler Job. Ja. Also als Koch, für einen Koch, weil du arbeitest vorrangig mittags und du kochst aber trotzdem auch mit bisschen mit Niveau und nicht so ganz Kantinen nieder. Ja. Ja, ich habe auch, da war letztens in der FAZ, glaube ich, oder in der Süddeutsche, habe ich da einen Artikel drüber gelesen, dass der Kochberuf halt schon krass Nachwuchsprobleme haben. Auf der einen Seite wollen die Leute durch diese Fernsehköche mehr Koch lernen, weil sie denken, ja geil, mit Lebensmitteln arbeiten und so. Ja, ja. Aber die Leute, die es dann durchziehen, ist wahrscheinlich sieben. Aber ist halt voll das falsche Bild von Koch sein. Und ein Koch verdient halt auch nichts. Also wenn du so irgendwie normale Küchenkoch bist, dann hast du halt auch nur irgendwie 1500 Euro raus. Ja, und es ist natürlich auch ein stressiger Beruf. Einfach, du stehst immer unter Strom. Ja, und hast immer Stress und musst immer das eigentlich nie Fehler machen. Aber auch, deswegen haben ja auch relativ viele, weshalb ich glaube ich auch mal gelesen, auch so bekannte Köche haben halt irgendwie dann irgendwann zwischendrin mal so Drogenprobleme oder so. Ja. Eckart Witzigmann zum Beispiel, auch relativ bekannt, der hat irgendwie auch zwischendrin relativ lang gekokst, weil das... Also ich kenne persönlich ein paar Köche, die da auch, ich sag mal so, mit einem Bein im Drogenproblem stehen. Ja. Also allein, weil du halt die ganze Zeit fit sein musst. Ja, und liefern musst und Leistung bringen musst und gleichbleibende Leistung am besten. Musst du dich halt irgendwie aufputschen. Und vor allen Dingen halt einfach auch, also gut, das ist auch eine Gewöhnungssache, aber du hast ja auch einen total schrägen Tagesablauf und so. Und vor allem, also wenn du ja selbst ein Restaurant hast, dann musst du ja quasi von 7 bis 12 Uhr nachts da sein, weil du musst ja morgens Warenannahme machen und Zeug. Ja, das und ätzend. Und zwischendrin in einem Tag frei haben, das ist nicht frei haben. Das ist was anderes, als irgendwann wirklich Schluss haben. Ja. Weil dann hängst du trotzdem irgendwie wieder so ein bisschen mit drin. Ja. Ja, es gibt, das habe ich auch über den Kulinarikast, die haben eine Folge, die habe ich mir, glaube ich, sogar mal angehört, zu einem Film, wo auch zwei Lehrlinge, also Kochlehrlinge, begleitet werden. Das ist bestimmt cool. Ich glaube, der heißt Ich Koch. Ja. Und den gibt's, glaube ich, aber nur online. Den wollte ich irgendwann mal gucken. Also online, legal online meine ich jetzt. Ja. Also, und das hat auch so ganz interessant, weil es so ein bisschen so ein Kontrast bildet. Der eine arbeitet halt irgendwie in der Kantine, in so einer riesen Großküche. Und er hat auch nicht so, also der macht es halt, weil er irgendwas machen musste, ja, so ein bisschen scheinbar. Also habe ich aus dem Podcast rausgehört. Und der andere ist irgendwo in einem ziemlich guten Restaurant, ich weiß nicht, ob die einen Stern haben oder nicht, aber schon in gehobener Küche und hat so eine ganz andere Lehre auch, aber hat auch selber so eine andere Perspektive dazu. Ja, das eine ist halt dann schon so Kunst und das andere ist halt Geld verdienen. Ja. Das stimmt. Ist halt auch wie... ich weiß nicht, willst du noch etwas zu Koch sagen? Sonst hätte ich ja eine super Überleitung. Ja, so ein bisschen. Dann vielleicht. Erzähl mal noch. Und zwar hat eine Bekannte von meinen Eltern sich das zu irgendeinem runden Geburtstag letztes Jahr schenken lassen. War dann im Saarland, gibt es einen Chris Hämmerle, heißt er, glaube ich, so ein Koch. Der hat jetzt irgendwie seit kurzem auch einen Stern. Und da, der macht halt auch so Kochkurse. Okay. Wo du halt irgendwie mit so, ich glaube, 15 Leuten oder so. Und du kochst halt so einen ganzen Tag und hast da drin halt eine schöne Weinbegleitung und kochst halt mit, also zu den Gängen dann auch immer und keine Ahnung, Kaffee und Espresso und also alles mögst du auch mit drin und kochst dann quasi so ein 4-Gänge-Menü zusammen und isst es dann halt auch so danach und bist halt einfach da und kriegst halt Sachen beigebracht, die sagst auch mal so ein Ticken also übers einfache Kochen hinausgehen. Ja, also das, so ein bisschen. Das würde ich auch mal gern beigebracht kriegen, weil also so ein bisschen. Halt. Ich kann also, Alltagsküche, glaube ich, kann ja, ich ganz genau. gut, aber so dieses ein Ticken hinaus. Und du, der hat halt sowohl einen Laden mit einem Stern als auch einen anderen irgendwie noch nebendran oder so, der hat keinen Stern hat. Und du kriegst so ein bisschen die Unterschiede auch wohl erklärt. Also zum Beispiel, okay, für das Sternrestaurant kochen wir den Fond halt nochmal 5, 6, 7 Stunden länger ein. Ja. So Sachen halt. Also ganz viel, was Sterneküche ausmacht, ist ja einfach Zeit- und Personalaufwand. Ja. Was einfach dann länger dauert oder mehr Leute irgendwie, weil es halt kommt ein bisschen noch genauer gemacht wird. Und sowas kriegst du wohl so ein bisschen mit. Da bin ich halt zum Überlegen, ob ich das nicht mal so oder mir da ein bisschen halt das als Weihnachtsgeschenk oder so im Auge habe. Weißt du, was das kostet? 150 Euro. Wäre auch für, sollen wir zu zweit gehen? Ja, also, und da wollte ich auch noch drauf hinauskommen. Und ich finde es okay, weil du hast ja, wie gesagt, den Wein. Zutaten. Genau, und es sind halt gute, also wie in, das sind die gleichen Zutaten wie halt im Sterne drin, ja. Also irgendwie Rinderfilet und so Kram, oder, also schon, du isst halt quasi ein Vier-Gänge-Menü auf, ja gut, du machst halt selbst, aber kannst es abschmecken, das, da macht er halt wohl, da hat er schon ein Auge drauf, dass er es selber macht, so. Ja, gut. Aber, trotzdem, ja, also, oder nah am Sternenmenü isst du halt, Menü für vier Gänge mit Wein und so, und da bezahlst du ja sonst auch gern schon 100-120 Euro mit Wein drin, also wenn du zu jedem Gang einen anderen Wein trinkst. Plus und so. Plus Schule plus, halt. Also Schule, plus. Genau, ja. Und von daher finde ich es okay, und der soll halt super nett sein, sehr, sehr sympathisch. Ja, also ich habe es halt auch einfach jetzt aus erster Hand so einen Erfahrungsbericht, ne? Das ja. Ganze letzte noch aufstocken, das meinen ja ganz viele auch irgendwo noch und mehr und irgendwo natürlich dann auch teurer, aber das ist halt echt so ein Rahmen, wo ich sage, okay, das kann man halt mal so als einen wirklichen Event mal irgendwie wahrnehmen. Und es halt recht nah im Saarland. Im Saarland geht halt. In Blieskasten noch. Blieskasten. Ja. Saarland hat sowieso irgendwie eine sehr gehobene Gastronomie. Ja, den Saarbrücken, der Klaus Erfurt, irgendwie drei, die haben, glaube ich, in Saarbrücken sogar zwei Läden mit drei Sternen und so. Gut, es ist halt nah an Frankreich auch dran, aber, Luxemburg. Aber auch wenn du so in Saarbrücken essen gehst, also ich sag mal, ja. Du gibst für ein Essen mit Getränken pro Person 30, 35 Euro aus, gibt's da unglaublich viele vielseitige und auch gute Restaurants. Das stimmt. Und in Trier bin ich schon immer, wenn ich essen gehe. Es sind ein paar, aber. Aber halt ein paar und du gehst halt dann auch nur dahin und selten. Ja. Und denkst dir so, also dafür jetzt kann ich auch zu Hause. Das kommt drauf an. Also ja, also, okay. Stimmt. Wobei halt dieses, also ich mag halt dieses Event. Ich gehe essen. Stimmt, ja. Das finde ich halt schon sehr richtig. Gut. Also da klar sind noch Sachen, aber wir können halt auch verhältnismäßig sehr gut schon kochen. Also für unser Alter und als Studenten oder Auszubildende, ne, das auch klar. Und, aber trotzdem, ja, es gibt, da sind oft die Sachen so okay, aber das ist nicht nur das Kochen, was ich genauso könnte. Für mich wäre vor allen Dingen auch noch die Organisation der Waren komplizierter einfach. Zum Beispiel jetzt in Trier die Osteria, wenn ich da Fisch esse, was ich wahrscheinlich machen muss, damit ich Wolfs- und Rotbarsch kriege, der frisch ist, das ist wahrscheinlich für mich bedeutend ist schon ein Aufwand, der damit verbunden ist, die Zutaten überhaupt anzuschaffen, dass ich mir manchmal auch denke, okay. Ich darf dir etwas spoilern, ich habe eventuell Kontakt zu einem Restaurant, Lebensmittelbelieferungsunternehmen. Okay. Wo man mit Sicherheit mal, wurde mir schon versichert, dort etwas ordern könnte. Großartig. Wirklich. Also ich. Ja, also halt von Fisch und Fleisch und halt auch ein bisschen ausgefallenes Fleisch, weil du kriegst ja hier schon in Trier jetzt schon so, ja, gute Steaks kriegst du eigentlich, aber mal so. Das hat sich ein bisschen durchgesetzt. Andere Rindersorten, sag ich mal. Ja. Dann würde es schon wieder ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Aber das hört sich interessant an. Ja. Das. Und gerade, ja, wenn deine Grundlage halt nicht stimmt, dann kannst du halt auch kochen wie ein Weltmeister, schmeckt halt trotzdem scheiße. Ja. Also wenn man halt. Und, ja, klar, und trotz allem, der Eventcharakter ist natürlich auch mit drin. Also du sitzt halt da, musst nicht kochen und weißt, du kriegst trotzdem was Geiles essen. Und dann zu wissen, okay, das wird mir auch schmecken und ich denke mir nicht nachher, ach, das hätte ich eigentlich viel besser zu Hause hinbekommen. Bei mir zum Beispiel immer bei Sushi. Also ich habe schon zweimal oder dreimal sogar versucht, Sushi selbst zu machen. Das ist halt wenn's gut klaglos ist, gescheitert. Dann, aber wenn du Sushi essen gehst, also ich gehe ja immer hier in Trier zum Sushi Trier. Ja. Und da weiß ich, da kriege ich für meine, weiß ich nicht, was das, dieses Abendmenü kostet, 17 Euro oder so mit Suppe und Algensalat und die Sushi-Platte. Und es ist immer, egal wann ich hingehe, geil. Ja, der Aufwand, rohen Thunfisch in wirklich frischer Qualität zu bekommen. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel einfach. Ist schwierig. Ja, und dann mache ich es halt auch nicht nur für mich, aber dann brauchst du halt, wenn ich Leute einlade, auch entweder Leute, die bereit sind, das auch mitzutragen finanziell, oder es muss halt wirklich, also weil ich kann mir nicht leisten, 6 Leute dazu einzuladen, dass ich Thunfisch für. Und du hast halt schon, wenn du mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln selbst kochst, auch einen hohen Waren. Dann kostet das halt trotzdem pro Person 10er oder so. Ja, was also eigentlich wenig ist, weil weil dafür kriegst du halt in einem Restaurant halt gefühlt nichts. Ja. Aber dennoch. Ich habe mir zum Beispiel letzten Freitag Karpfschnitzel gemacht. Ja. Gibt es auch so. Ganz selten nur in Trier, oder? Nee, also die Fleischerei in der Polinstraße, die haben, glaube ich, fast immer Karpfschnitzel. Ist aber natürlich auch nicht billig. So. Karpfschnitzel kostet Kilo auch 27 Euro oder so. Da kannst du ja auch... Klar, aber da kaufst du ja. halt 200-300 Gramm, das kostet dich dann 3 Euro oder so und hast halt zwei kleine Schnitzel, sag ja. ich mal. Und das passt aber, das reicht ja. Man muss ja nicht Unmengen essen. Also du lernst ja auch ein bisschen, wenn du Geld oder einen angemessenen Preis für was bezahlen musst, damit auch entsprechend umzugehen. Ja, und vor allem, weil wir es ja so machen, wir essen ja während der Woche, ich esse ja kaum, ich habe ewig kein Fleisch mehr gegessen. Ja, unter der Woche esse ich auch seltenst Fleisch. Und ja, dann kaufst du halt alle 2 Wochen mal ein Stück ja. Steak für 10 Euro oder ja, so. Eben. Dann ist das halt so. Aber dafür hast du ja sonst gespart. Das stimmt. Und wenn du viel mit frischem Gemüse kochst und das auch in der Menge kochst, die du brauchst, wenn du einen Laden hast, wo du einkaufen kannst, dann ja. ist es ja auch kein Problem. Von daher ist, ja. Ja, so. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mal länger abgehalten. Ja. Wir verlieren wir sind schon wieder im Kochen. Ja. So ein bisschen. Aber das vorher war nicht so. Aber wie gesagt, mit der Kochschule sind Sachen, die würde ich gerne mal machen, um halt noch einen Ticken voranzukommen. Ja. Weil ich mich auch im Moment sehr... Ich würde gerne ein bisschen schöner das Essen präsentieren. Weißt du, nicht okay. einfach nur so ein Schlapp da, Schlapp da, Schlapp da, ja, ja. bisschen Söschen drüber, sondern halt schon das Ganze auch appetitlich bisschen auf dem Teller platzieren, dass du halt denkst, ja, das schmeckt nicht nur geil, das sieht halt auch geil aus. Ja, manchmal bekommst du es ganz gut hin, aber... Und du kriegst ja auch durch Komposition auf dem Teller, wenn du manche Sachen dann zusammen isst, ja. nochmal andere Geschmäcker, als wenn du halt, keine Ahnung, so alles zusammen manchst. Auf jeden Fall. Von daher, das ist eigentlich ganz, ja, das wäre noch... auch noch sowas. Mhm. Aber ich habe ja meine Amazon-Bücher-Wunschliste ist auf jeden Fall auch stark Kochbuch präsent. Ja. So. Ich schmücke da einfach gerne Kochbüchern. Ja. Jetzt müsste ich immer was draus kochen. Also einfach drin gucken und sich so ein bisschen inspirieren lassen. Oder ja. einfach über schönes Essen nachdenken, ist manchmal auch schon gut. Ja, auf jeden Fall. Sollen wir noch mal kurz... Wir probieren jetzt mal den letzten Schluck Whisky. Ja. Ich finde, der ist jetzt übrigens im Geruch nochmal ein Stück fruchtiger geworden, auch so ein bisschen, ja. findest du da jetzt auch die Zitrusfrucht drin, als hätte es so ein bisschen geöffnet, also eine Säure, eine gewisse. Ja, ein bisschen Zitrusfrucht, der Apfel ist immer noch da, sehr dafür frisch. Dafür ist jetzt so, das Lakritz, was ich eben drin hatte, ist ein bisschen verflogen, aber ich habe auch nur noch recht wenig in meinem Glas. Ich auch, also ist nur noch so. Naja. Ich probiere jetzt mal den letzten Schluck. Für mich wesentlich weicher, aber trotzdem immer noch saubitter. Ja. Und halt schon eine Zitrusnote. Ich finde, dass so ein bisschen eine Süße kommt da jetzt mit rein. Vielleicht so Richtung Aprikose. Aber die ist auch nur ganz kurz da. Ja. Wirklich nur so 1-2 Sekunden. Aber die fand ich gerade irgendwie, lag die so da. So ein bisschen schon so eine richtig süße Aprikose, vielleicht auch ein bisschen flaumig. Also nicht so eine Honig, nicht unbedingt, aber fruchtige Süße, die kurz aufblitzt und dann auch wieder weg ist und dann. Dem hat ein bisschen Luft auf jeden Fall ganz gut getan. Wie ein guter Wein. Ja. Wo wir beim Stichpunkt Wein wären. Ah. Beziehungsweise bei unserem, was haben wir letzte Woche getan? An sich war meine Woche nicht so spannend, weil ich habe ja Urlaub und bin diese Woche echt so richtig krass faul gewesen. Ja, aber letzten Samstag war ich auf dem Weinprobetag der südlichen Weinmosel. Hier in der IHK Trier. Hat 10 Euro gekostet, hast halt ein Glas gekriegt und da waren, wie viele Winzer waren, werden da gewesen sein? 30 Winzer oder so. Und alle hatten halt ein ordentliches Sortiment dabei. Und du konntest halt rumgehen und probieren. Ich war mit einem Arbeitskollegen da, der sich, ja, ich würde sagen, sehr gut mit Wein auskennt. Und wir haben halt, erstmal uns ein bisschen Überblick verschafft und sind dann zu den interessanten Weingütern rumgegangen und haben mal erstmal so eine trockene Weißweinrunde gemacht. Gar nicht so viel Riesling, weil wir beide nicht so Bock auf Riesling hatten. Eher so die Burgundersorten. Und sind dann im Nachhinein in der zweiten Runde von den Weingütern, die ganz gut waren, nochmal rum und haben dann so dicke Weißweine oder halt Rotwein probiert, weil wir unheimlich auf Rotwein stehen. Und ja, ich habe erstmal beruflich für mich ganz cool. Ich wollte gerade sagen, für dich ja beruflich ganz cool. Nicht nur, weil ich halt jetzt nochmal Erfahrungen mit Wein gemacht habe, sondern ich habe halt auch drei Weingüter mir rausgepickt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und die ich mal besuchen fahre. Und man weiß ja nicht, was so ist, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Genau, dafür ist so eine Messe immer ganz gut. Und das ist in der Weinbranche auch recht locker, weil du wirst irgendwie irgendwann locker, weil du bist halt besoffen irgendwann. Ja, das ist ja auch klar. Das ist ja auch einfach nochmal was anderes, ob du da mit jemandem mal auf so einer Messe dann ins Gespräch kommst. Ja. Dafür sind so Messen ja auch da. Oder ob du halt später irgendwann nicht umguckst und so Leute anschreiben musst. Ja. Das ist einfach... Nee, und da hat man halt... Also ist irgendwie ganz abgefahren, weil die Weinbranche ist irgendwie... Wenn du nicht nur, ja, ich trinke jetzt mal hier so Wein und gebe meinen Senf dazu, sondern halt irgendwie schon in der Weinbranche selbst bist und Ahnung davon hast und auch ein bisschen Ahnung ausstrahlst. Du hast so ein... Keine Ahnung, das ist alles sehr herzlich. Also du kannst halt einfach sagen, ja, hier, ich bin hier Winzer oder so. Ja. Darf ich mal Keller gucken? Ja, klar. Deswegen werde ich mit dir dann auch später immer Touren zu Winzern machen. Ja. Ja. Ja, können wir machen. Du bist mein Türöffner. Ich habe auf jeden Fall, weil ich sagen will, glaube ich, den besten Rotwein da getrunken, den ich je getrunken habe. Also war vom Weingut Fürst aus Metzdorf an der Sauer. Und ich bekomme leider kein Geld dafür, aber trotzdem. Du hast mir den schon angepriesen. Du hast ja auch eine Flasche mit. Ich habe eine Flasche mitbekommen dann. Und ja, Wahnsinnswein. Ist ein Cuvée aus Dornfelder und Spätburgunder. 3 Jahre im Barriquefass, Erstbelegung und... wahnsinniges Teil. Also du merkst das Holz schon natürlich stark, aber weil es so lang lag und lang auf der Hefe lag, dann hat er so ein, ist halt richtig schön eingebunden in alles und wahnsinniger Rotwein. Also ich bin gespannt. Wir werden ihn sehr probieren. Ja. Wobei ich auch, Sabrina hat gesagt, trink den auf gar keinen Fall allein mit dem Max und ohne mich. Und ja, das alle ganz neidisch auf den Wein. Aber ich bin echt irgendwie auch davon angetan, dass wir jetzt auf dem Schritt auch dazu sind, uns mehr im Wein noch zu bewegen. Ja, ich ja sowieso. Und ja, ich nehme auch gern Leute mit, weil Wein trinken macht halt allein auch nur bedingt Spaß. Ja, und Wein trinken auch eher Leute mit. Also das hat so ein bisschen das Problem auch am Whisky. Ganz viele Leute sagen, Whisky schmeckt mir nicht. Und dann probieren die auch einfach nicht mehr. Und das ist so ein bisschen Wein, da probieren Leute schon mal eher. Ja. Und da kannst du eher anderen Leuten noch was zeigen. So, das ist halt schade bei Whisky, das was so facettenreich und so toll und geil einfach. Aber viele Leute... Die haben halt mal in der Jugend von Jackie Cola gekotzt und sagen, wir trinken die keinen Whisky mehr. Ja. Ja. Aber das könnte tatsächlich auch sein, dass bei mir irgendwie, weil ich ja auch Jägermeister so erbärmlich finde, dass mich auch gegen guten Kräuterschnaps wehren würde. Einfach weil dieses Kräuterschnaps... Nee, das ist vielleicht einfach nicht meins. Also ich nehme den Lottens ja auch nicht unbedingt übel, aber es kann schon sein, dass dieser Whisky hat ja schon oft, also wenn du das einfach nur so trinkst ohne wirklich Ahnung davon zu haben, hat es schon ganz gerne mal so einen Whisky-Geschmack. Ja klar, ist halt Whisky. Ist halt Whisky. Und wenn Leute den halt wirklich, diesen Nachgeschmack, wenn der so alles also so übertüncht und schon so einen leichten Kotzreiz. Und ist halt natürlich schon auch einfach Schnaps. Und du trinkst weniger eher mal einen Schnaps als ein Glas Wein. Eben. Und du kannst ja auch eher, also du kannst halt mehr, also ein Whisky fängt dann halt bei 40 Euro an, dafür kannst du schon 4, 5 richtig geile Flaschen Wein kaufen. Also, wenn du weißt, was du willst und wie, wo du gucken musst. Ja. Wenn du nicht irgendwo blödsinnig kaufst, sag ich mal. Ja, das tun leider auch viele. Ja, aber das ist ja auch ganz krass, das irgendwie so, wie viel Prozent? 65% aller Weinverkäufe im Discounter. Und wenn ich immer durch den Aldi laufe und die Weintheke sehe, denke ich so. Ich denke mir, wenn ich durch den Baldi oder Lidl oder Netto fahre, ist von uns. Ja, klar, aber ich meine auch sonst so. Also es sind ja. Ja, ist ja un. Ja, ist halt charakterloses halt Massenprodukt. Ja, dann kaufen halt Leute irgendwie einen chilenischen Rotwein für 8 Euro, der 92 Parker-Punkte hat und denken, sie wüssten halt, oder das ist halt ein guter Wein. Ja. Aber ich glaube, so einfach ist die Welt dann doch nicht unbedingt. Nee. Bei Wein. Wobei ich mal Bock hätte, gar einen chilenischen Wein zu trinken, einfach weil Chile ist schon cool. Ja. Ich hab jetzt noch keinen probiert. Ist auch nicht. Einfach nur so, weil Chile ist halt ein cooles Land. Ja. So. Aber wir sind ja erstmal, wobei ich ja jetzt schon ein bisschen über den Riesling hinausschaue, sag ich mal. Klar. Ist ja auch ganz gut. Also, ja, ist ja auch so. Die Burgundersorten habe ich jetzt auch schon mittlerweile ein leichtes Bild von. Mhm. Ja, das muss ja auch nicht von heute auf morgen passieren. Wir sind ja noch jung. Wir sind noch jung. Und wir saufen ja nicht jeden Abend eine Flasche Wein. Eben. Sondern eher so in der Woche eine, normalerweise. Oder wenn es hochkommt, mal zwei, aber dann noch mit 4 Leuten, oder? Ja, dann hast du halt auch schon mal gern noch Leute dabei, oder? Ja. Eben. Das ist tatsächlich ein Ticken geselliger als Whisky. Wobei ich echt froh bin, dass wir immer noch dazu kommen, irgendwie hier wöchentlich mal ein Whisky zu probieren und dem Hobby auch weiter treu zu bleiben. Ja. Weil, ja. Sonst hat man auch wenig Leute, die Whisky, also bei uns so. Ja, und ich schaff's ja echt terminlich in letzter Zeit einfach gar nicht mehr auf den Stammtisch. Das ist halt auch schade. Ja, ich war leider dann Samstag auch nicht, weil ich auf der Weinmesse. Whisky wäre ganz schlecht hätte gewesen. Einfach, ja, das, selbst wenn du jetzt, also selbst wenn, das hätte ja überhaupt nichts mehr gebracht, dann noch eine Blindverkostung beim Whisky zu machen, wenn du schon da x Weine probiert hast. Doppel X. Ja. Ja. Ja. So viel dazu. Kommen wir noch kurz, weil wir es letzte Woche auch thematisiert haben, vielleicht zur NFL. Es geht weiter drunter und drüber. Ich mache nur ein kurzes Status-Update. Mach du. Ja. Ist ja ein Podcast. Ich habe dann ja. Ach, stimmt. In der Nacht dann auf das Ravens-Spiel geguckt. Nicht in der Nacht, ich hab's am nächsten Morgen geguckt. Nachts ist schon, nachts gucken ist schon, hab ich. Und du kannst halt eben auch ohne Werbeunterbrechung mit dem Game Pass am nächsten Tag gucken. Aha. Ja, ich hab, muss ganz ehrlich sagen, schon mitgefiebert, aber gut, das war halt, auch Ray Rice hat ja nicht gespielt und irgendwie so, ja, die Mannschaft konnte jetzt relativ wenig dafür, aber irgendwie, ich konnte mich nicht losmachen davon. Trotz allem, das ging ja dann erstmal weiter skandalös, denn Adrian Peterson, einer der größten Stars der NFL, hat ja seinen Sohn mit einem Stock geschlagen, seinen 4-jährigen Sohn, um den zu züchtigen und zu disziplinieren, was er auch, glaube ich, weiterhin für sehr vernünftig hält, weil im Süden macht man das halt so. Also wirklich, da waren auch Bilder im Internet wirklich mit so krassen Abdrücken und blutigen Schrieben schon. Also sehr heftig. Okay, krass. Wirklich also nicht schon, mal so den Klaps auf den Po. Nee, sondern schon mit so einem Stock. Und der Grund dafür war wohl irgendwie, dass der Sohn irgendwie das andere Kind von der Spielkonsole weggeschubst hat oder so. Ja. Also schon sehr weit Als draußen. Ob Adrian Peterson nicht genug Geld hätte, um einfach 2 Spielkonsolen zu kaufen. Ja, das ist einfach. Naja, und dann wurde er erstmal für das Spiel am Sonntag, da hat er nicht gespielt, da war er dann inaktiv und dann haben sie ihn erstmal wieder danach reingenommen ins Team, also die Minnesota Vikings. Und das war schon sehr fragwürdig. Und keine Ahnung, erstmal gab es so keine Strafen. Und dann gab es auch immer so ein bisschen Druck und die NFL war die ganze Zeit über in der Kritik und klar, hat auch normal so. Daher finde ich auch, da habe ich einen Artikel gelesen, den ich ganz gut fand, dass man sich nicht irgendwie schlecht fühlen muss, wenn man die Sportart, wenn man die Spiele sieht, irgendwie gut findet, solange man eben als Fans und auch als Medien die Liga dafür verantwortlich hält, was falsch läuft. Ja. Und da lief halt falsch, dass der einfach so alibimäßig im Spiel gesperrt worden ist und dann hat man guckt, wir bringen wieder rein. Dann haben allerdings größere Sponsoren mal reagiert, was ja auch schon mal erstaunlich ist und haben da, also Anheuser-Busch Größe, Bier, ja. Gedönshausen, Budweiser, Gedöns. Die haben halt gesagt, ein öffentliches Statement, irgendwie sind mit dem Verhalten der NFL von denen enttäuscht und keine Ahnung, erwarten da irgendwie mehr. Und Nike hat alle Kontakte zu Adrian Peterson gecuttet, war vorher auch schon mit Ray Rice passiert und so. Und siehe da, dann gestern Abend irgendwie heute Morgen quasi unserer Zeit und um 12 Uhr oder kurz vor 1 amerikanischer Zeit haben die Vikings dann jetzt erstmal Adrian Peterson auf unbestimmte Zeit, ich sag mal, beurlaubt. Also schon bezahlt noch, ja. Aber trotzdem erstmal gemerkt, okay. Und das, obwohl sie halt auch so ein super Zickzack-Kurs. Das zeigt dann natürlich auch, wie das geht, erstmal nur ums Geld. Ja, klar. Aber haben trotzdem. Und daraufhin mussten jetzt die Carolina Panthers haben auch Craig Hardy quasi beurlaubt, der auch eine Anklage hat wegen häuslicher Gewalt und so weiter und so fort. Also passiert ein bisschen was. Mal gucken, ob sich das dann einfach wieder im Sande verläuft, sobald irgendwelche anderen neuen Nachrichten auftauchen. Das kann natürlich passieren. Oder ob sich da tatsächlich ein bisschen was tut. Schauen wir mal. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass ich das nicht gut heiße, wie das alles läuft, aber dass ich trotzdem nicht sage, okay, ich gucke jetzt keinen Football. Liegt mehr. Ja nicht am Football an sich, sondern richtig, ja. Am Geld. Da, gut, da würden jetzt Leute argumentieren, doch, klar, weil die ist ja die auch, sind gewaltbereit. Ja, dann kommt auch immer ganz gern das Argument, die häusliche Gewalt ist im Vergleich zum Gehalt oder zu der Gehaltsniveau, wo es die Spieler bewegen, im Vergleich zur restlichen Bevölkerung absurd hoch. Und ich denke mir, ja, okay, aber nur weil jemand jetzt siebenstellig verdient, der aber trotzdem irgendwo aufgewachsen ist mit sieben Geschwistern irgendwo in ärmlichsten Verhältnissen, das verändert ja nicht, wo der herkommt und wie der unbedingt denkt, nur weil der auf einmal siebenstellig verdient. Ja. Und ganz viele andere Leute, die so viel Geld verdienen, die sind vielleicht auch einfach anders aufgewachsen. Ja, wenn die natürlich schon in einem Elternhaus... Und stehen auch einfach vielleicht nicht unter der Beobachtung, dass sowas überhaupt öffentlich gemacht wird. Ja, ja, und wenn du halt auch in einem Elternhaus aufwächst, wo du, keine Ahnung, die Jungs sind ja alle irgendwie College und dann... Ja, viele von denen sind ja auch, haben es ja auch. Irgendwie durch Sport. Ja, durch Sport. Und aber es ist niemals leicht. Es gibt ja andere, die viel Geld haben, die haben halt, da hat der Vater halt auch schon viel Geld und der Richtig, Großvater. Richtig, genau. Dann ist ja die Erziehung ganz anders, ja, logisch, klar. Und das finde ich halt als Argument auch ein bisschen blödsinnig, was nicht heißt, dass die NFL nicht ein Problem hat mit häuslicher Gewalt. Aber die Gesellschaft allgemein hat, glaube ich, sowohl in den USA als auch in Deutschland ein Riesenproblem damit. Das lässt sich, glaube ich, nicht beschreiten. Aber gut, dann ist natürlich auch wieder, die NFL ist ja schon so wichtig für die amerikanische Kultur, dass dann schon gut ist, wenn da was in die Richtung passieren würde, um auch an die restliche Gesellschaft quasi ein, so ein Wink Zeichen, oder so ein Vorbild dann vielleicht auch zu sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich bleib da erstmal skeptisch, aber vielleicht passiert da doch noch was. Ist schon mal gut, wenn Sponsoren ein bisschen stumpf sagen, machen, weil die bezahlen halt echt Geld und da und kann man ein bisschen, da drüber funktioniert halt Druck. Die haben halt den dicksten Hebel. Ja, genauso wie, glaube ich, bei vielen Footballspielern einfach auch nur der Hebel funktioniert, du darfst nicht spielen. Ja. Weil den Geld wegnehmen, okay, aber wenn du denen sagst, du darfst kein Football spielen, ich glaube, das ist für viele das größere Problem. Ja. Genau. Ja, das wollte ich eigentlich auch nur noch mal kurz quasi auf den neuesten Stand bringen, weil ich das letzte Woche ja schon thematisiert hatte und nicht so tun wollte, als wäre das vergessen worden. Genau. Tovabo. Tovabo. Ja. Gut. Dann denke ich, machen wir hier einen Cut. Einen Cut, einen Schluss Ende. Für diese Woche. Machen wir nächste Woche was Besonderes zur 45. Folge? Ich weiß noch nicht. Wir gucken mal. Wir lassen uns was einfallen. Eigentlich ist ja immer der Plan, aber wir lassen uns was einfallen, genau. Ja, wir brauchen live mit Lego. So wie wir in der Kiste nach irgendwas wühlen. Ja, super. Das ist toll. Oder wir puzzeln live. Wir puzzeln live. 7 Stunden Live-Sendung, 2000 Teile puzzeln. Ah, wir haben vielleicht einen Gast. Wir warten wir es ab. Warten wir es ab. Dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.